Transparenz für die Ohren. Guten Abend allerseits, herzlich willkommen zur heutigen Bufo-Sprechstunde am 29.06.2015. Wir fangen gleich mal an mit den anwesenden Bufos, die ich auch herzlich begrüße. Ihr wollt wahrscheinlich erzählen, was so in der letzten Woche gelaufen ist. Legt mal los. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Das letzte Wochenende war vollgestopft mit relativ vielen Terminen. Ich bin am Samstag relativ früh morgens nach Hessen zum Landesparteitag in Rothenburg an der Fulda gefahren. Habe dort mit ein paar Leuten ein bisschen geplaudert, ein bisschen was von der Stimmung und der Atmosphäre mitgenommen. Musste dann allerdings relativ schnell weiter nach Helmershausen. Dort war nämlich das Treffen der Gestalter, die sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, wie wir unsere visuelle Außendarstellung auf den aktuellen Stand bringen. Hab da ein bisschen zugeguckt, habe mit den Leuten ein bisschen geplaudert. Das war ein sehr konstruktives Arbeiten, wenn ich das richtig gesehen habe und auch die Tweets hinterher richtig interpretiert habe. Und bin dann am späten Nachmittag weitergefahren nach Dortmund. In Dortmund hat man ein Jahr Ratsmitgliedschaft der Piratenpartei als Anlass genommen, um eine kleine Fete zu machen. Es gab Gegrilltes und Getränke und es waren massig Leute da. Das hat richtig Spaß gemacht, mit den Leuten ein bisschen zu plaudern. Und möchte mich an der Stelle explizit nochmal für die Einladung bedanken. Das war wirklich nett. Dann bin ich am Sonntag früh weiter nach Herne gefahren. Dort haben wir mit den Grünen, den Linken, der FDP und den Piraten eben zusammen einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Das ist deswegen interessant, weil wir dort relativ gute Chancen, ich sollte das Wort relativ aus meinem Sprachgebrauch streichen, fällt mir gerade auf. Und das ist deswegen interessant, weil wir dort ziemlich gute Chancen haben, den Gegenkandidaten zumindest in die Stichwahl zu zwingen. Es ist dort so, dass der aktuelle Oberbürgermeister nicht wieder antritt. Die SPD hat also einen neuen Kandidaten. Der hat aber nicht sonderlich viel Rückhalt. Das heißt, es könnte ein spannender Wahl werden. Der Kandidat, den die Grünen da ausgesucht haben und den die anderen Parteien eben mit unterstützen, macht es relativ gut. Er hat beispielsweise sofort erkannt, dass er die Piraten damit ins Boot holen kann, dass er das Thema Freifunk auch tatsächlich ähnlich wie die Grünen in NRW ja grundsätzlich inzwischen tun, sich auf die Fahnen schreibt und voranbringt. Ich finde das ausgesprochen positiv, weil ich keine Angst habe, dass die Grünen dadurch ab sofort die Netzpartei werden. Ganz im Gegenteil, sie sorgen nur dafür, dass netzpolitische Themen wichtiger werden und das hilft uns mit Sicherheit in den nächsten Wahlkämpfen. Demzufolge finde ich das toll, was der da macht, finde das gut und unterstütze das. Abgesehen davon würde ich es auch unterstützen, wenn ich es nicht ganz so toll finden würde, weil das die Entscheidung der Piraten vor Ort ist und ich es mir mit Sicherheit nicht anmaßen würde, dazu sagen, ihr Spiel und das machen wir so nicht. Also, ich finde es cool und hat Spaß gemacht, auch mit den Piraten in Herne zu plaudern. Das ist eine recht aufgeweckte Truppe. Es war eine sehr kontroverse Diskussion mit ein paar interessanten Punkten. Und damit waren wir, da war ich dann so ja, mit meinem Wochenendeprogramm fast durch. Bin dann irgendwie am späten Nachmittag wieder zu Hause gewesen. Das waren, glaube ich, 1200 Kilometer, also so das übliche Pensum. Und ja, demzufolge alles im grünen Bereich. Falls nicht direkt irgendwas dazu ist, würde ich einfach mal weitergeben an meine Kollegen. Und wenn es Fragen gibt, machen wir das dann einfach am Schluss. Macht ihr das mal untereinander. Ich frage jetzt keinen mehr ab. Ja, ich habe piratenmäßig jetzt nichts beizutragen an diesem Wochenende. Wir hatten eine Weihnachts- oder ein Sommerfest, eine Firmenfeier, nicht Weihnachtsfeier, verdammt. Da wo ich im Moment tätig bin und war ganz schön, auch mal ein nicht-piratiges Event zu besuchen und ging bislang in die Nacht. Ja, in der Woche wünschenswerte Berichten Bundesbank auf das Thema ja ohnehin noch zurück. Du bist extrem schlecht zu verstehen, Michael. Oh, das alte WLAN. Ich glaube, du musst dir mal ein anderes Eckchen suchen, aber so wird es nix. Oder zur Hacke ausstellen, in der Tat. Ich würde vorschlagen, der Michael wird gleich wieder kommen. Ah, jetzt ist er wieder da. Michael, hörst du uns? Ich höre euch aus gegenseitig, oder? Nein, du bist praktisch nicht verständlich. Ja, dann lausche ich nur der Sache. Okay, Michael lauscht uns, das haben wir jetzt noch verstanden. Jetzt neu dazu gekommen ist noch der Carsten und der Bernd, die beide noch nicht erzählt haben, was sie so gemacht haben. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Seko hat mich das letzte Mal gerüffelt, dass ich euch immer so abfrage. Deswegen traue ich mich gar nicht mehr zu sagen, ob du was erzählen möchtest. Aber mach doch mal. Erzählst du was? Hallo. Naja, was du so machst und so. Ach so, im Moment bin ich ein bisschen gestresst von der Arbeit. Die nimmt ein bisschen den Hauptteil im Moment ein. Ansonsten ist es relativ ruhig und das eine oder andere Ticket poltert von links nach rechts, aber ansonsten geht es. Du bist gerade nicht verstehen. Doch. Na? Also bei mir war er zu verstehen. Wie ist bei dir, Bim? Ja, jetzt den letzten Satz wieder, aber dann warst du plötzlich abgebrochen und warst doch nicht zu sehen, dass du sprichst. Oh, hier, also bei mir geht's eigentlich. Also bei mir ist es im Moment nicht so spektakulär. Hauptpunkt ist halt, wie ich eben schon sagte, der monetäre Bereich meines Lebens. Cool, jetzt du bitte. Genau. Jetzt ich wieder. Ja, dann sage ich, Bernd, magst du auch was sagen? Ja, ist ja nicht das Gedenk, dass ich nichts sagen kann. Guten Abend. Und was ich so mache, ich genieße natürlich das Sommerwetter. Das empfehle ich auch allen anderen Piraten wie neulich schon mal. Dann bearbeite ich Tickets, dann habe ich Unmenge an Kommunikation momentan, die hier aufschlägt bei mir. Und es füllt die verbleibende Zeit, die man für Piraten hat, doch mächtig aus. Nebenbei so Aktualisierungen, wie gerade schon wieder und so weiter, dass das so nebenbei immer laufen muss. Okay, vielen Dank an euch alle. Wie jede Woche kämen wir jetzt dann zum Gespräch, dass man mit dem Bundesvorstand über die Dinge reden kann, die einem am Herzen liegen oder was man mal gesagt haben möchte. Wer was sagen will, bitte ans Zahlmikrofon stellen. Die Leute, die sich da hinstellen, die kommen vorrangig dran. Wenn gerade keiner dasteht, dann werde ich aus dem Pad, das ist jetzt schon mehrfach der Link gepostet worden, werde ich die Fragen von oben bis unten durchlesen. Wenn es weitere Fragen gibt, die während dieser Sprechstunde eingetragen werden, bitte unten eintragen. Und auch noch die Bitte, im Pad selbst keine Diskussionen führen, bitteschön. Und wenn Fragen dort sind, sind die ja vorrangig an den Bundesvorstand gerichtet. Ergo, bitte nicht durch andere Leute beantworten. Dankeschön. So, wir haben im Moment eine Wortmeldung am Saalmikrofon. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte ganz gerne von dem Bundesvorstand etwas über die Corporate Identity wissen. Wenn da was bekannt ist, bei mir ist da was durch den Ticker gelaufen, das war eine HTML-Farbe und ich hätte ganz gerne was dazu gewusst. Ja, also diese HTML-Farbe habe ich auch gesehen. Ich habe auch gesehen, dass darüber diskutiert wurde, habe allerdings zugegebenermaßen die Diskussion da nicht weiter verfolgt. Am Wochenende wurden so ein bisschen Themen rund ums CI diskutiert. Aber es gab da, zumindest nach zu dem Zeitpunkt, als ich gefahren bin, noch nichts, was man jetzt sagen müsste, das wird so gemacht und fertig und Ende der Diskussion. Ich glaube, die anwesenden Kreativen waren sich einig, dass das, was sie da bauen, im Prinzip oder im Wesentlichen eine Entscheidungsvorlage beispielsweise für den Bundesparteitag ist, sodass dort am Bundesparteitag dann ein entsprechendes Votum darüber stattfinden kann, ob dieses Ergebnis oder ob es das Arbeitsergebnis der Designer, der Kreativen das sein soll, dass die Piraten dann eben weiterhin benutzen oder in Zukunft benutzen. Ob das jetzt letztendlich dann genau diese Farbe ist, die da in irgendeinem Tweet verwendet wurde oder angezeigt wurde oder nicht, ist jetzt etwas, was ich nicht wirklich beantworten könnte. Da müsste man jemanden fragen, der es getwittert hat und die sich daran beteiligt hatten. Aber vielleicht, um es nochmal deutlich zu formulieren, es wird nicht so sein, dass jemand sich hinsetzt und sagt, wir machen das so und dann ist das Ende der Diskussion, sondern das wird piratenlike so sein, dass jemand sagt, ich hätte da eine Idee und dann ist es dann ist es der Anfang der Diskussion. Gut, damit dürfte die Frage beantwortet sein. Auch wenn es mehrere Leute gibt und schon einer am Saalmikrofon steht, bitte einfach dazustellen. Ich werde mich bemühen, die Folge einzuhalten. Im Moment steht aber keiner da. Demzufolge kommen wir zu den Fragen im Pad. Erste Frage in Zeile 16. Wie war der Eindruck vom LPT Hessen? Da ist es vielleicht auch interessant zu wissen, wer von euch denn beim LPT in Hessen war. Also anwesend waren natürlich Lothar und Christos, da sie beide in Hessen stimmberechtigte Mitglieder waren. Christos kam auf mich zugestürmt, freudestrahlend, weil er endlich mal Basis sein durfte und dort auch tatsächlich seine Meinung so äußern, wie er sich das denkt und keine Rücksicht darauf nehmen muss, was der Rest des Bundesvorstands davon hält. Zumindest war das das, was ich so aus dem, was er gesagt hat, entnommen habe. Insgesamt war die Stimmung auf dem Landesparteitag in Hessen nach meinem Gefühl relativ gut. Die haben konstruktiv gearbeitet. Sie hatten da ein Problem mit ihrer Satzung, weil es in der Satzung wohl die Regelung gibt, dass es Dringlichkeitsanträge gibt, die man auch am Parteitag noch einbringen kann, wenn dieser Dringlichkeitsantrag dann 50 Unterstützer bekommt. Haben allerdings das Problem, dass beim Landesparteitag am Wochenende jetzt nur, ich glaube, 43 stimmberechtigte Mitglieder anwesend waren. Das heißt, das früher einmal gesetzte Quorum gar nicht zu erreichen ist. Das, glaube ich, ist dann eher ein Bug. Das hat man aber mit Humor genommen, wenn ich das richtig wiedergebe. Insgesamt, wie gesagt, war es ein guter Parteitag. Ich habe gesehen, sie haben beschlossen, dass sie jetzt das Wahlprogramm, das Programm der Isländer für sich nehmen. Das ist auch so ein bisschen Hessen-Style. Hessen experimentiert gerne mit dem Programm. Das hatten wir in der Vergangenheit schon gesehen. Das sehen wir auch diesmal wieder. Wir werden sehen, wie sich das dann tatsächlich äußert. Aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass es in den Medien vorgekommen ist. Also es hilft scheinbar tatsächlich, wenn man mit dem Programm arbeitet und das dann auch medial bespielt. War jetzt außer den Anwesenden bei der Gelegenheit übrigens, hallo Hermi, du bist ja gerade noch dazugekommen. War noch jemand anders außer dir, Sekor, von den Anwesenden auf dem LPT, der noch was erzählen möchte vom LPT Hessen? Nö, es war sonst keiner. Also zumindest nicht in der Zeit, in der ich dort war. Okay, dann wären wir mit der Frage durch. Wir haben niemanden am Saalmikro, dann kämen wir zur Frage in Zeile 17. Welches Ziel hat der Vorstand beim Jupi-Mumble morgen und wie gedenkt er, die Basis einzubinden mit einem Link-Mumble-Treffen mit dem Vorstand der Piratenpartei? Jo, kann ich vielleicht was dazu sagen? Das Ziel ist der Meinungsaustausch und die Basis ist herzlich eingeladen, da mitzudiskutieren. Okay, kurze Frage, kurze Antwort. Vielleicht noch einen Hinweis, weil ich mich daran erinnere, irgendwo die Kritik gelesen zu haben, dass ich an dem Treffen nicht teilnehme. Bei mir hat das ganz einfach den Grund, dass ich am Mittwoch in Urlaub fliege und am Vorabend des Urlaubs einfach noch eine ganze Reihe von Dingen erledigen muss und es schlicht und ergreifend nicht anders organisiert bekomme. Die Jubis hatten in ihrer Veröffentlichung ja drei Termine vorgeschlagen. Der morgen ist der erste, die anderen beiden liegen genau im Urlaub. Das heißt, es war mir schlicht und ergreifend nicht möglich, da teilzunehmen. Aber wir haben die Möglichkeit, dass der Bundesvorstand dort vertreten ist. Und es ist ja explizit die Einladung zum Dialog mit der Piratenpartei und den Jubis. Deswegen halte ich es für durchaus sinnvoll, da eben tatsächlich dann auch Mitglieder einzuladen, mit hinzugehen und zu zeigen, dass sie an dem Dialog interessiert sind. Weißt du zufälligerweise den Ort, dass man das hier sagen könnte, wer Interesse hat, daran teilzunehmen? Ich geh mal davon aus, dass es öffentlich ist, ohne es jetzt zu wissen. Ja, die Jupis betreiben einen eigenen Mumble-Server. Die Zugangsdaten für diesen Mumble-Server finden sich in der Einladung, finden sich auch in dem Wiki der Jupis. Ist also für die meisten Piraten kein großes Problem oder keine besondere Hürde herauszufinden, wo das dann tatsächlich stattfindet. Aber vielleicht kann sich ja noch jemand hier in den Chat posten. Gut, dann haben wir jemanden am Saalmikro. Bitteschön, Bam Bam. Ja, hi, also falls ihr mich vielleicht noch unter dem Nickname Codewiz kennt, der bin ich. Ich habe nur einen neuen Nickname zugeteilt bekommen. Also folgendes. Es wurde hier mehrfach erwähnt, ich glaube aus seitens Sekor und auch anderen, dass wir versuchen wollen, bei geopolitischen Themen mitzuwirken, beziehungsweise überhaupt auf diese Ebene zu kommen und dort halt aktiv und programmatisch halt Dinge zu tun. Jetzt habe ich erstmal eine Frage, man darf das nicht unterschätzen, das sind halt wirklich eigentlich so die ganz dicken Bretter, die wir da mitbohren wollen. Und ich wollte einfach mal erstmal fragen, wie ernst ist es euch denn damit? Nochmal sagen, welche Themen wollen wir? Geopolitische, also im Prinzip Sachen, die keine Ahnung, wie viele Staaten betreffen, also die internationale Ebene, dass wir da mitspielen und auch programmatisch was zu sagen haben. Oh, okay. Ich überlege gerade, in welchem Zusammenhang ich etwas gesagt haben könnte, was das betrifft oder wo das hingeht. Na gut, es geht ja eigentlich, du kannst es auch internationale Politik nennen, ja. Das heißt einfach die internationale Ebene. Ich meine, wir sind als Piratenpartei jetzt in mehreren Ländern schon aktiv, ja. Und dass man halt auch die Themen anschneidet, die halt eben, weiß ich nicht, mehrere Staaten, prinzipiell Endstaaten betreffen können, ja, so dass wir uns in der Gegend besser aufstellen und dass wir da einfach mehr mitreden wollen. Das wurde hier mehrfach geäußert. Du, Stefan, ich bin mir nicht aufs Wort genau sicher, was du da gesagt hattest, aber das hatten wir hier schon mal angeschnitten, dass wir im internationalen Ding irgendwie was aufbauen wollen. Das geht allerdings auch nicht von jetzt auf gleich und wäre aber durchaus machbar, ja, also dass wir zu solchen Sachen einfach mehr zu sagen haben. Ich frage deswegen, ob es euch damit wirklich ernst ist, weil die Strukturen dafür hier nur sehr schwach ausgeprägt vorhanden sind und man halt in irgendeiner Form erstmal eine Plattform dafür aufbauen müsste. Und das ist so ein Ding, da will ich jetzt einfach mal wissen, wird das durchgezogen oder überlassen wir die ganz dicken Bretter einfach den anderen Parteien, ne? Übrigens vor dem Hintergrund, dass ich bereit wäre, da ziemlich viel Zeit zu investieren. Also ich weiß nicht, vielleicht meint BamBam ja auch zum Beispiel jetzt relativ aktuell BGE, Finnland, Holland, Schweiz proben da das BGE. Das könnte man ja irgendwie in diese Diskussion in Deutschland auch mit einflechten. Da hätten wir was Internationales. Also ich denke, es ist einfach so, schaut euch mal die programmatischen Sachen zum Thema Außenpolitik an. Wir nennen das jetzt Außenpolitik, aber das ist eigentlich auch kein guter Begriff, weil zum Beispiel dann auch zwischen zwei Staaten vermittelt werden muss. Nehmen wir mal Israel und Palästina und beziehungsweise mit dem Staat ist jetzt so eine Sache, aber dass man solche Themen dann halt bespricht und das ist halt eben nicht mehr nur Außenpolitik, weil es nicht nur Beziehungen zwischen Deutschland und anderen Staaten direkt betrifft. Ja. Es heißt halt, dass auf der überstaatlichen Ebene letzten Endes mit Konzepten gearbeitet wird und wie gesagt, es ist halt einfach nur die Frage, gehen wir dafür, machen wir da richtig mit oder reagieren wir nur? Also was Außenpolitik angeht, haben wir zurzeit eine sehr reaktive Situation. Wir bringen keine Alleinstellungsmerkmale, keine eigenen Konzepte ein und so weiter. Wir definieren einfach nur unsere Position zu Themen, die sowieso schon da sind irgendwie so. Und das ist alles sehr, sehr gut gemeint, aber nicht so wirklich zu kräftig. Und wenn wir jetzt hier in den Bereich international-Geopolitik reingehen wollen thematisch, ja, dann müsste man halt eine gewisse Struktur wenigstens haben, auf der man da arbeiten kann oder mitarbeiten kann. Ja gut, aber es gibt zu dem Themenbereich einen Themenbeauftragten. Wir haben da tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten, die versuchen, Außenpolitik das Thema Außenpolitik parteipolitisch voranzutreiben. Wir haben Leute, die sich um das Thema Internationales, also um PPI, PPEU kümmern. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die in dem Bereich aktiv sind. Was vielleicht ein bisschen fehlt oder was man vielleicht ein bisschen verbessern könnte, wäre die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Bereiche. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, da tatsächlich auf das piratige Mandat zu vertrauen und zu hoffen, dass die das einfach so machen, dass sie sich selber miteinander vernetzen. Aber letztendlich wäre das durchaus so der Weg, der bei den Piraten der übliche wäre. Und wenn du dich da beteiligen willst, dann brauchst du da sicherlich nicht den Segen des Bufos, sondern ist es am einfachsten, die entsprechenden Leute anzusprechen und dich einzuklinken und loszulegen. Also ist es zumindest in der Vergangenheit so gewesen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man immer noch darüber reden, woran es hakt und was man anders machen kann. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will, das hast du gut erkannt, Seko. Das Problem ist nämlich, dass hier sich die Sache aufgespalten hat. Wir haben eine AG Außen- und Sicherheitspolitik, eine AG Friedenspolitik, die AG Entwicklungspolitik ist implodiert. aus mir unbekannten Gründen hat die sich selbst vernichtet. Wir haben hier eigentlich quasi einen Graben durchs Dorf, ja? Ja, ich finde nicht die Plattform vor, auf der man da arbeiten kann. Da würde ich mir nämlich vorstellen, dass erstens diese Plattform pluralistisch ist, Entschuldigung, also pluralistisch ist, das heißt, dass es Leute mit verschiedenen Ansichten gibt, abgleichen, was ja so in der Piratenpartei ausdrücklich erwünscht ist. Und außerdem würde ich mir ein paar mehr Leute wünschen und ich würde mir wünschen, dass wir nicht reaktiv sind. Das heißt, die Themen, die durch die Medien kommuniziert werden, beziehungsweise in der Politik gerade verwurschtelt werden, dass wir dann eine gewisse Zeit später unsere Position dazu äußern, sondern dass wir aktiv diese Dinge ansprechen und auch mal neue Themen dahin tun. Und ich sehe nicht die Plattform, um da konstruktiv arbeiten zu können. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Plattform da wäre. Ja, also ich habe ja in Kassel vorgeschlagen, die Liste der Themenbeauftragten ein bisschen umzugestalten. Und ich habe mir das Pad mal ganz kurz rausgesucht. Da gibt es genau einen Ausschuss, der entsprechend besetzt werden würde, und zwar Auswärtiges. Ich wollte das wahrscheinlich alles ein bisschen zusammenfassen und zu koordinieren. Und sollten wir das entsprechend nach und nach tatsächlich so umgestalten, wie ich das da mal vorgeschlagen habe, dann hätten wir in Zukunft genau einen Ansprechpartner und der hätte die Aufgabe, die verschiedenen AGs zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass die Arbeit, die da geleistet wird, auch tatsächlich konstruktiv miteinander ist und nicht aneinander vorbei. Aber das ist etwas, was wir erst umsetzen müssen. Bislang ist es tatsächlich so, wie du gerade beschrieben hast. Wir haben verschiedene AGs. Und wir haben im Augenblick das Problem, dass sie nur bedingt miteinander arbeiten, beziehungsweise halt wahrscheinlich vieles aneinander vorbei entwickeln und tun. Aber wir arbeiten an der Sache. Ja, Entschuldige bitte. Wir sind jetzt gerade fast 10 Minuten bei diesem Thema. Ich habe jetzt gerade schon die Rückmeldung bekommen, dass wir gerade am anderen Ende des Pendels sind. Einerseits nicht viel zu fragen, andererseits nicht allzu lange Zwiegespräche zuzulassen, weil es noch andere Fragen gibt. Also wenn du jetzt noch eine kurze Frage hast, bitteschön. Ansonsten würde ich dann den nächsten Fragesteller nehmen. Wo kann ich mich, was das angeht, auf dem Laufenden halten, außer dem Pad da irgendwie? Also wo kriege ich das mit, wenn da jemand benannt wird? Ja, mit Sicherheit. Wir werden dafür sorgen, dass das möglichst viele Leute mitkommen und das auch tatsächlich über alle Kanäle verbreiten. Also das ist jetzt nichts, was mal eben nebenbei passiert. Das ist ein Prozess, der noch ein bisschen dauern wird und mit Sicherheit werden wir unser Möglichstes tun, die Mitglieder davon auch erstens in Kenntnis zu setzen und zweitens auch mit einzubeziehen. Okay, dann bin ich für meinen Teil durch. Dann warte ich erstmal, bis da jemand benannt ist, der sich übergreifend um die AGs, also um die Organisation AGs kümmert. Danke. Danke dir auch. Und wenn da nichts kommt, dann entsprechend nachfragen. So, nächste Fragestellerin ist die Jano, die steht hier. Sorry. Ich wollte nochmal auf diesen Lösungsvorschlag von Seko jetzt gerade zurückkommen, dass man sozusagen, ich sag mal, eher synergetische Probleme der inhaltlichen Übereinstimmung wiederum versucht mit Personen sozusagen, also personalen Strukturen zu lösen. Das halte ich nicht für den richtigen Ansatz, sondern eher qualitätsorientiert. Also im Sinne von, was sind die Ziele zum Beispiel der AGs und man findet dann übergreifende und kann dann an dessen Synergien feststellen, transparent. Das wäre ein besserer Ansatz, als wenn das jeweils immer über Kopfquoren oder Personen geregelt wird, was eher immer neue Hierarchien bedeutet. Ja, nimmst du mir nicht übel, aber ich würde einfach gerne mal gucken, was rauskommt, ergebnisorientiert quasi, wenn wir da eine Koordination irgendwie haben, finde ich. Aber ich würde okay, Dankeschön. Solske, bitte. Darf ich ein neues Thema machen? Ich bitte darum. Okay. Ich wiederhole quasi eine Frage, die ich schon mal gestellt habe zum BPT. Sehen, dass es doch einige Anträge da eingereicht wurden. Satzungsänderungsanträge steht oben schon mal knapp 40 Stück oder was. Nach welchem Verfahren wird die Antragsreihenfolge auf dem BPT bestimmt? Also welche braten wir, weil alle werden bekommen, raten können. Soweit ich weiß, gibt es dafür bislang noch keine Entscheidung. nachdem die Antragsfrist zumindest für Satzungsänderungsanträge inzwischen rum ist, ist es aber ein Punkt, den wir dann tatsächlich mal angehen sollten. Ich gucke mal einfach fragend in die Runde des Bundesvorstands. Also zum einen mal gibt es eine vorläufige Tagesordnung, die bestimmte Sachen regelt, zum Beispiel dass Satzungsänderungsanträge die Zusammensetzung des Vorstands bestimmen, zu einem bestimmten Zeitpunkt drankommen. Und ansonsten gibt es im Moment die Planung, ein Verfahren TM, das eine gewisse ermöglicht, also BPT Arguments oder Lime Survey. Okay, ich bitte tatsächlich darum, das möglichst zeitnah zu kommunizieren oder irgendwie da eine Reihenfolge zu finden in Anbetracht dessen, dass man jetzt vorab keine Möglichkeit hatte, sich da auch irgendwas einzustellen, ist vielleicht eine Beteiligung der Mitglieder an der Stelle zu befürworten, was dann auch schnellstmöglich allerdings passieren sollte. Und ich fände es sogar noch besser, wenn so ein, bin ich genauso auch bei anderen Verfahren immer dafür, dass das möglichst vorzeitig und früh und am besten noch während die Anträge eingereicht werden und so, dann kann man sich halt einstellen, vielleicht beim nächsten BPT dann schon mal ein bisschen früher. Das wäre schön, danke. Ja, das ist auf jeden Fall wünschenswert, wenn du dir anschaust, wann die Satzungsänderungsanträge eingereicht wurden. Ich kann es jetzt die Zahl nicht genau sagen, weil ich würde mal behaupten, dass mindestens die Hälfte am letzten Tag eingereicht worden sind. Also eine große Diskussion im Vorfeld war da auf unseren Plattformen einfach nicht möglich. Und jetzt sind sie so gestellt und jetzt gibt es im Prinzip auch keine Änderungsmöglichkeit mehr, sondern eben nur noch eine Bewertung. Zumindest von den Programm- und Satzungsänderungsanträgen. Insofern besteht da garantiert Optimierungsbedarf, da gebe ich dir vollkommen recht. Alles gut, aber also unabhängig davon, wann die Anträge eingereicht werden, ist ja, kann ich ja trotzdem, nehmen wir mal ein ganz einfaches, vielleicht nicht unbedingt jetzt zielführendes Verfahren, First Come, First Serve. Könnte man so festlegen, so, die zuerst kommen, malen zuerst, die werden dann auch drangenommen und je früher du deinen Antrag einreichst, desto höher sind deine Chancen, könnte man als Verfahren vorab festlegen. Also man braucht nicht erst die Anzahl irgendwie, um so ein Verfahren festzulegen, aber okay, ihr kümmert euch drum, nehme ich zur Kenntnis und beim nächsten Mal irgendwie noch ein bisschen früher und dann ist alles schick. Danke. Dankeschön. Am Saalmikro haben wir im Moment niemanden, deswegen kommen wir zur Frage in Zeile 18. Was versteht Dollermann unter Sozialliberal? Ich vermute, die Frage ist so zu verstehen, was der Bufo unter Sozialliberal versteht. Ich würde an der Stelle... Wieso ist Michael nicht da? Okay, nachdem Michael gerade nicht da ist, übernehme ich die Antwort. Der hat das nämlich mal sehr schön für sich aufgedröselt. Und gibt es irgendwo einen Eintrag in seinem Bereich des Wikis. Ich glaube, die meisten... Zumindest meisten, die ich kenne und mit denen ich mich darüber unterstehe, unter sozialliberal die Zusammensetzung dieser beiden Begriffe, nämlich die ideale Form der Freiheit des Einzelnen verbunden mit der sozialen Verantwortung der Gesellschaft für die Mitglieder in dieser Gesellschaft, also so vielleicht das Gegenteil von absoluter Marktwirtschaft, in der das Soziale eben keine Rolle spielt. Und ja, das so in die Richtung. Aber hey, dafür gibt es genug Definitionen, die man nachlesen kann. Und wenn man mehr dazu wissen, müsste man vielleicht die Frage auch ein bisschen ausführlicher formulieren. Dankeschön. Gibt es noch jemanden aus dem Bufo, der dazu etwas sagen möchte? Gut, ist nicht der Fall. Dann kämen wir zur Frage in Zeile 19. Die lautet, wie vereinbart sich piratige Politik mit den Zentralisierungsbestrebungen des Bufo? Habe ich schon reingeschrieben, dass ich die auslegen werde. Die Frage nämlich, sind es eigentlich zwei Teile? Die erste lautet, gibt es Zentralisierungsbestrebungen des Bufo? Und zweitens, ist das mit piratiger Politik vereinbar? Ja, das, die Frage kann man schon vernünftig beantworten, das ist kein Problem. Es gibt tatsächlich ein paar Überlegungen, einzelne Funktionen, die wir innerhalb der Piratenpartei brauchen, weil sie für uns, für unsere Arbeit zwingend notwendig sind. Vielleicht sinnvollerweise nur einmal vorzuhalten, statt an verschiedenen Stellen immer wieder und dadurch fehleranfälliger, als es eigentlich sein muss. Ein Beispiel, wir haben in fast jedem Landesverband eine eigene IT. Wir haben eine Bundes-IT Und fast jede dieser IT-Gruppen betreibt beispielsweise WordPress-Instanzen. Das hat unter anderem zur Folge, dass diese WordPress-Instanzen nur zum Teil auf dem aktuellen Stand sind, dass nicht alles sauber gepatcht ist, dass es WordPress-Instanzen und Installationen gibt, in denen die Inhalte zum Teil deutlich veraltet sind. Das ist ein suboptimaler Zustand. Jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, hey, wir gehen die alle einmal die Woche durch und fragen bei denen nach, die sie betreuen, warum da nichts passiert. Das ist aber wahrscheinlich an der Stelle nicht leistbar. Deswegen gibt es die Überlegung, herzugehen und zu sagen, der Bund bietet die Option an, dass Landes-ITs einzelne Dienste oder alles, wenn sie wollen, eben auf den Bund übertragen können und dann vom Bund eben die entsprechenden Dienste zur Verfügung gestellt werden. Das hätte mehrere Vorteile. Zum einen hätten wir die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass Dinge sauber sind und funktionieren. Garantien gibt es natürlich keine. Es gibt durchaus auch Landes-ITs, die bestimmte Dinge besser machen, als wir das können. Das steht völlig außer Frage. Aber wenn eine Landes-IT Dinge selber nicht mehr erledigen muss, dann besteht die Hoffnung und die Chance, dass die entsprechenden Admins und Mitglieder dann eben auf Bundesebene aktiv sein könnten und die Arbeit, die sie bislang für einen Landesverband gemacht haben, halt dann für die gesamte Partei zur Verfügung stellen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Macht zentralisieren wollen, um Dinge einfach zu regeln, sondern wir würden gerne dafür sorgen, dass die Mitglieder oder dass wir als Partei weniger Ressourcen für Dinge verbrauchen, die einfach am Ende so nicht sinnvoll erscheinen. Wie das sich mit piratiger Politik vereinbaren lässt, naja, das ist halt ein bisschen kompliziert, weil natürlich ist es viel cooler, wenn jeder Kreisverband seine eigene WordPress-Instanz irgendwo hostet und dann haben wir diesen Status, jeder macht, wie er möchte. Aber das hat halt in der Vergangenheit dazu geführt, dass es einzelne WordPress-Installationen gibt, wo der letzte Beitrag von, keine Ahnung, 2012 ist, und seitdem eben nichts mehr passiert ist. Und das ist vielleicht piratig, aber am Ende wirkt das nicht sonderlich professionell und auch nicht sonderlich vertrauenerweckend für potenzielle Wähler. Und deswegen muss man halt dann überlegen, ob man das wirklich so haben will oder nicht. Aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen, es gibt kein, wir machen das auf jeden Fall so und wir schaffen dann die Landes-ITs per oder die Mufti ab. Das funktioniert innerhalb der Piratenpartei mit Sicherheit nicht, sondern wir werden den Weg so gehen, dass wir Service bieten, Dienstleistungen eben anbieten. Wenn die jemand in Anspruch nehmen möchte, dann hurra, und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen okay. Also glaube ich, dass sich das schon mit dem Selbstverständnis der Piratenpartei und der Arbeitsweise ihrer Mitglieder am Ende dann vereinbaren lässt. Okay. Ich glaube, damit ist diese Frage beantwortet. Ich würde darum bitten, zwischendrin in den Fragen mit dem Schreiben aufzuhören. Dankeschön. Dann kommen wir zur nächsten Frage, wir kommen nicht zur nächsten Frage aus dem Pad, sondern am Saalmikro. Captain Crunch, bitte. Hi, ich habe kurz eine Verständnisfrage. Wir haben im Moment ja gut laufende Propaganda Kampagne irgendwie mit Freifunk. Ich werde das Gefühl nicht los, dass uns da die Zeit wegläuft. Kriegen wir das irgendwie über den P-Shop noch gebacken, dass wir Router anbieten, oder sollten wir uns bestmöglich von dem Gedanken verabschieden? Da kann ich was dazu sagen. Da habe ich lustigerweise heute schon eine E-Mail dazu rumgeschickt an Personen und hatte das Thema auch am Wochenende nochmal irgendwie im Gespräch. Also der Plan ist nach wie vor da. Es geht tatsächlich irgendwie um ein rein formales Problem, nämlich dass wir scheinbar keine Gewerbeanmeldung irgendwie auffinden können, beziehungsweise kein Bestätigungsschreiben für diese Gewerbeanmeldung vom Finanzamt bekommen, was es dem P-Shop gerade unmöglich macht, irgendwie an einem Großhandel heranzukommen, der diese Route einigermaßen preiswert anbietet. Also wie gesagt, das Problem wird jetzt hoffentlich im Laufe dieser Woche gelöst werden, aber wir sind auf jeden Fall dabei, das irgendwie umzusetzen. Hermi, ich habe da eine Idee. Die vorhandenen Freifunk-Communities, die haben im Regelfall pro Community mindestens einen Menschen, der gewerblich unterwegs ist. Mein Vorschlag wäre ganz einfach, sich mal, also die Leute suchen, finden, sich mit denen auseinandersetzen. Und letztendlich geht es ja nur darum, dass wir Umsatz generieren über einen P-Shop. Da findet man bestimmt eine Möglichkeit mit den vorhandenen Leuten. Da braucht man nicht das Rad neu erfinden, nur mal so als Tipp. Ja, okay, wenn du zufällig irgendwie einen Kontakt hast, der da irgendwie behilflich sein könnte, dann bitte her damit, an mich schicken, an P-Shop schicken. Das Problem ist nur, dass ich jetzt nicht jede einzelne Freifunk-Community irgendwie selber abklappern und anfragen kann. Habe ich einfach keine Zeit dafür, P-Shop auch nicht. Aber grundsätzlich haben wir ja noch das Problem, dass die Freifunker da ja gespalten sind in der Frage, ob man mit den Piraten zusammenarbeiten möchte oder nicht. Also wie gesagt, wenn du zufällig spontan jemanden weißt oder jemanden der Zuhörenden, wie man das vielleicht organisieren könnte, dann bitte Kontakt zu mir oder zum P-Shop und dann kann das natürlich schneller gehen eventuell. Das ist natürlich großartig. Also ist halt so, ich werde Richtung Wochenende da mal paar Gespräche führen, ob die da gewillt sind, irgendwie mit dem P-Shop zusammenzuarbeiten. Ich sehe einfach jetzt nur die Problematik. Wir haben jetzt monatelang über Freifunk, ja, nein, vielleicht ein wenig irgendwie diskutiert. Und sieh mal, na guck, die Grünen räubern gerade da, ne? Und zwar äußerst erfolgreich und spielen halt auch mit dem Gedanken, Freifunk-Router zu verschenken. So, und da komme ich halt auf Kotze, weil das läuft schon wieder an uns vorbei, ne? Aber gut, ich bin fertig. Dankeschön. Sammy 2 wollte was sagen. Ja, direkt zu dem Thema, Hermi, wir haben hier sehr gute Zusammenarbeit mit dem Freifunk in Paderborn. Da sind übrigens auch Piraten drin, also da gibt es auch keinerlei Berührungsängste. Und ich bin gerade dabei, für den Kreis Paderborn das mit dem Freifunk als Antrag zu formulieren und hinzukriegen. Ich melde mich sofort bei dir, wenn ich mit denen geklärt habe, wie wir da eine engere Zusammenarbeit, was Router betrifft, hinkriegen. Okay? Das wäre cool, vielen Dank. Dankeschön. Sammy 2, war's das? Ja, ich bin schon weg. Okay, nachdem wir jetzt keinen sonst am Saalmikrofon haben, mache ich weiter mit den Fragen im Pad. Zeile 21. Von wann bis wann im Urlaub und ist eine Vertretung geregelt? Die Anrede ist du. Jetzt kann man natürlich fragen, wer gemeint ist. Ich vermute, es ist Sequa. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Ja, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin vom 1. bis zum 13.7. im Urlaub. Vertretung ist ganz klar geregelt. Wir haben unsere Geschäftsordnung so organisiert, dass es für alle Punkte, die man in seinem Geschäftsbereich hat, jeweils noch einen Stellvertreter gibt. Demzufolge ist nicht davon auszugehen, dass irgendetwas nicht passiert oder liegen bleibt, während ich weg bin. Und im Übrigen, so wichtig bin ich dann nicht, dass da irgendwie tatsächlich ein großer Ausfall zu befürchten sei. Also es wird alles gut, wenn ich wieder da bin, wird alles noch da sein. Du wolltest damit sagen, dass du ersetzbar bist, zumindest temporär. Unbedingt. Okay, dann haben wir das mal fürs Protokoll festgehalten. So, dann haben wir weiterhin keinen Ansaalmikro. In Zeile 23 ist die Frage, nein, in Zeile 23, könntet ihr mal bitte aufhören mit dem ständigen Rein- und Rauskopieren? Ich bin jetzt in Zeile 23 zum BPT 2015.1, gibt es knapp 40 Satzungsänderungsanträge. Unterstützt der Bundesvorstand verschiedene angesetzte Mumble-Runden, in der diese Anträge vorgetragen, erklärt, besprochen und diskutiert werden können, angesetzt und federführend betrieben vom BUFO, damit das auch funktioniert. Okay, Freiwillige vor, die das gerne koordinieren möchten, die Leute entsprechend einladen und auch die Antragsteller informieren, wann welcher Termin wo stattfindet, zu welchem Antrag. Danke. Falls das dann so ist, wie Hermi das gerade angeregt hat, werden wir uns selbstverständlich hinstellen und werden versuchen, das mit zu begleiten, werden versuchen, dem Ganzen unsere Unterstützung noch zu geben, damit es dann nicht heißt, es wäre uns egal. Was wir aber nicht leisten können, ist tatsächlich jetzt hergehen und das zu organisieren. Das schaffen wir nicht. Also wenn sich jemand dazu findet, super, dann einfach mal los, Termine vorschlagen, die Antragsteller einladen, das über alle Listen verbreiten, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Wir werden es wahrscheinlich so nicht können. Okay, damit ist die Frage wohl beantwortet. Ja, am Saalmikro fragt der Bamba wieder. Ja, ich habe nur die Frage, ob wir die Zeile 24 bitte überspringen können, weil das halte ich für so ein Blödsinn. Danke. Ja, also ich lasse eigentlich alle Fragen zu, die nicht beleidigend sind oder an sich verständlich, wenn der Bufo sagt, die sind Blödsinn, dann soll er das selber sagen, denke ich jetzt mal. Aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren. Nee, das ist okay. Also Bamba, ich verstehe die Intention, aber wir hatten schon viel, viel schlimmere Trollfragen, von daher nehmen wir die Frage doch mal ganz kurz auf. Also wenn da jetzt eine Kooperation mit den Grünen läuft, musst du dann künftig aufpassen, nicht mehr so weite Strecken mit dem PKW zurückzulegen. Falls es tatsächlich dazu kommt, dass jemand mir von den Grünen da jetzt tatsächlich irgendwie nahezulegen, doch öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, dann werde ich die Diskussion mit ihm sehr, sehr gerne führen. Ich habe nämlich tatsächlich im Vorfeld mal interessehalber geguckt, ob das Pensum, das ich am Wochenende hatte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt zu leisten ist. Und die Antwort ist schlicht und ergreifend, kannst vergessen, das funktioniert nicht. Der öffentliche Nahverkehr in Deutschland ist grottenschlecht und die einzige Möglichkeit, solche Touren überhaupt zu realisieren, ist ein PKW. Und wenn die Grünen andere Meinung sind, dann sollen sie dafür sorgen, dass eine entsprechende Infrastruktur da ist und mich ansonsten damit nicht weiter langweilen. Okay, damit ist auch diese Frage beantwortet. So, jetzt ist in Zeile 27 etwas reinkopiert worden und ich würde darum bitten, dass es auch drin bleibt. Also wenn aus diesem Pad jemand Fragen rauslöscht, dann bin ich das mit Verlaub und derjenige, der die Fragen stellt. So, wir haben am Saalmikro niemanden. Deswegen machen wir weiter mit der Frage in Zeile 25. Warum gibt es immer noch keine Gegenkandidaten für die Amtsinhaber? Weil sie gut sind. Da steht ein Punkt. Ich mache ein Fragezeichen draus und jetzt könnt ihr mal was dazu sagen. Also wir sind selbstverständlich der Meinung, dass die Frage, die du da jetzt gerade nachträglich formuliert hast, mit Ja zu beantworten ist. Aber letztendlich, hey, keine Ahnung, wir hatten in der Vergangenheit regelmäßig mehr Kandidaten für die Ämter. Vielleicht kommen die noch, wir werden sehen. Im Augenblick ist es tatsächlich so, dass relativ wenig Kandidaturen bekannt gegeben sind. Okay, und es ist immer noch extrem schwierig, dass Kommentare zu Fragen bitte zu unterlassen sind. Dankeschön. Zeile 26 ist wieder gelöscht. Vielleicht können wir mal so Werbeeinblendungen machen mit sowas. Ja, aber Bim, es ist aber auch schade, weil zwischendurch sind die Leute, also die Kommentare, die da ja drin stehen, durchaus witzig. Also da mitzulesen hat ja durchaus auch so seinen Unterhaltungswert. Aber ich gebe dir recht, hilfreich ist es nicht. Wenn ihr möchtet, können wir das auch drin lassen, aber dann wird es halt poppiger. Ja, okay. Alles gut. So, Zeile, jetzt schaue ich nochmal gerade. Nein, am Saalmikro ist keiner. Zeile 26. Freifunk, wie wichtig findet der Bundesvorstand dieses Thema? Die Grünen, die FDP, die SPD und sogar die CDU besetzen dieses Thema jetzt. Welche Maßnahmen hat der Bundesvorstand geplant, um das Thema für Piraten zu besetzen? Also dieses, welche Maßnahmen hat der Bundesvorstand geplant, ist absolut zuverlässig die beste Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass ich schlechte Laune kriege. Aber fangen wir von vorne an. Ich finde es absolut genial, dass die FDP, die Grünen, die SPD und sogar die Union jetzt der Meinung ist, dass Freifunk der richtige Ansatz für die Lösung von vielen Problemen ist. Warum ist es absolut super? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es bestimmte Themen gibt, die mit bestimmten Parteien verknüpft sind. Und wenn sich irgendjemand hinstellt und sagt, Datenschutz ist wichtig, dann klingeln bei den Leuten, wenn wir unsere Arbeit richtig gemacht haben, sofort irgendwelche Glocken und sagen, hey, das ist ein Thema der Piraten, also sind die Piraten wichtig. Und beim Thema Freifunk dürfte es sogar noch deutlicher so sein. Also ich gehe davon aus, dass je mehr Leute sich darüber unterhalten, dass Freifunk wichtig und richtig ist, desto mehr Chancen haben wir als Piraten, bei der nächsten Wahl wahrgenommen zu werden. Aber, und jetzt komme ich zu dem Teil, welche Maßnahmen hat der Bundesvorstand? Nee, Leute, nicht wir haben Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, dass wir die Partei mit dem Freifunk sind. Wir sind fast 20.000 Mitglieder. Okay, nehmen wir nur die Zahlen Mitglieder, dann sind wir 5.000. Aber wir sind 5.000 Mitglieder, die die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass unsere Wähler, wofür wir stehen, eine gemeinschaftliche Aufgabe und nicht Aufgabe des Bundesvorstands. Also, wenn ihr wollt, dass die Piraten für etwas wahrgenommen werden, dann macht Veranstaltungen, kümmert euch darum, dass ihr dieses Thema besetzt. Wir machen das auf Bundesebene, wir planen Aktionen, wir sorgen dafür, dass entsprechende Anfragen beantwortet werden. Wir gehen in Diskussionen. Ich habe jetzt dann anschließend noch eine Radiosendung, in der es um das Thema Vorratsdatenspeicherung geht. Also wir tun unseren Job, aber wir können diese Partei mit Sicherheit nicht alleine retten. Das ist etwas, was wir alle miteinander müssen. Also mal. Wenn ihr möchtet, dass das Thema Freifunk mit den Piraten verknüpft ist, dann legt los, lasst euch was einfallen, sorgt dafür, dass die Leute auf der Straße wissen, dass es die Piraten noch gibt und dass wir die mit dem Freifunk seid. Okay, sehr schön. Dann kommen wir zur Frage in Zeile 27. Die ist jetzt soeben rausgelöscht worden. Okay, Leute, könnt ihr bitte aufhören, euren Unmut über irgendetwas an dem Pad auszulassen? Dieses Pad kann absolut nichts dafür, wenn ihr schlechte Laune habt. Kann ich kurz noch was zu Freifunk sagen, während gesucht wird? Ja, ja klar, du, sowieso vorrangig am Mikro. Bitteschön. Ja, hi. Ich kann es nachvollziehen, dass da jetzt Frust da ist, dass die Grünen uns das Thema vor allem so ein bisschen wegschnappen. Ich fand es in der Vergangenheit immer sehr schwer, das piratisch zu pushen, weil die Freifunker da sehr oft dann ein bisschen schiefes Gesicht gezogen haben, nach dem Motto, wir werden vereinnahmt oder so. Wenn man da Probleme hat oder jetzt generell doof ist, dass die Grünen oder FDP oder wer da sonst noch ist, schon so weit den Fuß in der Tür haben, sollte man einfach mal ein bisschen mehr auf die Grundlagen gehen und den Leuten, mit denen man drüber spricht, zeigen, was die Piraten im Sinne Störerhaftung und so weiter tun wollen oder was die anderen Parteien eben da verbocken, während sie den Router hochhalten. Nur so als Anregung. Ja, gut. Ja, ich hätte auch noch was zum Freifunk. Die Kommunalpiraten, ich kenne mich jetzt nur in NRW damit genauer aus, sind ja dran am Thema und wir haben in NRW diesen Antrag durchgekriegt und der stand zu Anfang in der Presse, dass es ein Antrag der Linken und Grünen und so unter ferner Liefen quasi Piraten war, aber es ist sogar schon in der Presse revidiert worden, dass es eigentlich ein Piratenantrag war. Es kommt also langsam aber sicher durch. Und ich denke mal, dass alle Kommunalpiraten, die da eifrig am Thema sind und es jeweils in ihren Kreistagen oder in den Stadträten oder wo auch immer einbringen, da sehr wohl dann auch zuerst in der lokalen Presse und auch sonst weiter erwähnt werden. Und ich denke, wenn wir sowas erreicht haben, dann geben wir es einfach an die Bundespresse weiter. Die kann ja auch von mir aus mal sammeln und dann einfach mal eine Pressenachricht darüber schreiben, was in den einzelnen Kommunen so passiert, gerade was Freifunk betrifft. Dankeschön. Gut, dann machen wir weiter. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wer Fragen ins Pad schreibt, der kann nicht, bloß weil er schon 5 Fragen reingeschrieben hat, dann selbst auch nochmal weiter oben eine 6. Frage dazu schreiben. Das möge dann bitte zeitlich wieder unten ansetzen. So, dann kommen wir zur Frage in Zeile 27. Wie begründet der BUFO den Entzug der Beauftragung Relaunch Liquid Feedback? Da hat vorhin der Michael, der ja nur schreiben kann, dazu geschrieben, dass zu personenbezogenen Daten keine Auskunft gegeben wird. Möchte vom BUFO dazu jemand noch was sagen? Nein, das war das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Das ist eine personale Entscheidung, wird nicht öffentlich kommentiert. Okay, dann kommen wir zur Frage in Zeile 28. Welche Visionen und Vorstellungen hat der BUFO, um eine Demokratisierung, mehr Demokratie innerhalb und außerhalb der Piraten zu fördern, statt zu verhindern? Diese unterstellenden Fragen, die werde ich immer aufsplitten und muss deswegen die erste Frage stellen. Fördert oder verhindert der BUFO eine Demokratisierung innerhalb und außerhalb der Piraten? Naja, ich würde mal sagen, das liegt im Auge des Betrachters. Wenn jemand eine bestimmte Vorstellung davon hat, welches Tool in welcher Form wie einzusetzen ist und wir als Bundesvorstand dieser Forderung nicht genau in der Form nachkommen, dann ist es selbstverständlich für den Betrachter ein Verhindern. Insgesamt glaube ich aber, dass wir uns relativ viel Mühe geben, zu zeigen und auch tatsächlich umzusetzen, dass wir die Diskussion mit allen Mitgliedern der Partei zusammenführen und nicht eine Demokratisierung innerhalb der Piraten verhindern. Außerhalb der Piraten ist das dann schon ein bisschen komplizierter. Wir haben uns in der Vergangenheit mit verschiedenen Aktionen für mehr Demokratie stark gemacht. Ich selbst habe vor einigen Jahren in Bayern ein Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren initiiert. Das heißt, ich muss mir, glaube ich, da durchaus nicht den Vorwurf machen lassen, dass ich irgendwie Demokratie als störend betrachte, sondern kann für mich schon in Anspruch nehmen, dass ich mich tatsächlich darum kümmere, dass Bürgerbeteiligung möglich ist und zunimmt. Gut, Dankeschön. Dann, also Kinders, ihr macht mich vielleicht langsam nervös mit dem ständigen Rein- und Rauskopieren. In Bayern, also ihr könntet mal in eine bayerische Landesvorstandssitzung kommen, da ist es dann so extrem geworden, dass dann nicht mehr jeder da reinschreiben kann. Ich hoffe, dass so weit kommen wir nicht. Also wir haben jetzt im Moment im Minutenrhythmus 3 Farbwechsel. Frage in Zeile 28. Hat der Bufo eine Vorstellung, Vision, wie die Piratenpartei aus dem Umfragen- und Wahltief oder den knappen finanziellen Kassen wieder rauskommen? Selbstverständlich. Und wer die Vorträge, die wir Mitglieder des Bundesvorstands auf der Marina Kassel gehalten haben, das war die letzte Möglichkeit, um tatsächlich Vorträge innerhalb der Partei Öffentlichkeit zu halten. Diese Vorträge wurden gestreamt, wurden aufgezeichnet. Also wer sich diese Vorträge angeguckt hat, der hat so eine grobe Vorstellung davon, was unsere Vorstellung oder was unsere Vision sind. Weitergehende Fragen müsste man dann explizit und tatsächlich detailliert führen und kein, hey, macht mal was oder sagt mal, was ihr überhaupt wollt. Okay. Aber Jens ist. Ja, ganz bitte kurz Jens. Meine Frage. Einen Vortrag von der Marina Kassel, den habe ich jetzt auf YouTube gefunden, aber die anderen noch nicht. Könnt ihr vielleicht nochmal die verlinken auf der entsprechenden Wiki-Seite, damit die jeder sehen kann? Können wir gerne machen. Ich habe heute den Mirko von der SG Video angeschrieben und gefragt, ob die überhaupt schon alle veröffentlicht sind, beziehungsweise wo, weil ich die auch nicht gefunden habe. Ich glaube, die sind aber noch dabei, die zu bearbeiten, weil da die Leute gerade irgendwie nicht so viel Zeit haben. Was ich jetzt in den Kanal eingepostet habe, und ich packe das jetzt auch nochmal ins Pad in die Zeile 30, das war jetzt der Vortrag von Ron zum Thema strategisch denken auf der MK15, digitaler Wandel. Das ist jetzt der, den ich gefunden habe. Die anderen habe ich noch nicht gefunden. Also wie Hermi gerade gesagt hat, die sind wahrscheinlich tatsächlich noch nicht alle online. Das passiert gerade nach und nach. Okay. Aber wenn die online sind auf unserem Kanal, dann schreibe ich da gerne einen kurzen Blogpost auf dem Vorstandsportal oder so, wo die dann verlinkt sind. Finde ich eine sehr gute Idee, Hermi. Klasse Job. Danke. Gut, insofern von euch kein Widerspruch kommt, würde ich die Frage in Zeile 31 noch nicht mal vorlesen, weil sie offensichtlich rein demagogisch gemeint ist. Kommen wir zur Frage in Zeile 32. Glauben die Mitglieder des BUFO, dass die Praxis von Umlaufbeschlüssen ohne Information der Betroffenen sowie das Bilden von voreingenommenen, Klammer auf, wie in Old Liquid Feedback, Klammer zu, und über Kopfquoren ohne Partizipationsmöglichkeit der Betroffenen an der Entscheidung als ein Element freiheitlich-demokratischen und transparenten Handels nach Grundgesetz Artikel 1 und 2 angesehen werden kann? Liquid Feedback hatte ähnliche Fehler. Okay, da würde ich gerne einen kurzen Hinweis machen. Und zwar, wenn es hier gerade um Partizipationsmöglichkeiten geht, beziehungsweise um das Anprangern der nicht vorhandenen eben dieser, würde ich mir als Fragesteller mal Gedanken darüber machen, welche Art von Sprache ich verwende und ob das ein Durchschnittsmensch überhaupt versteht. Also es tut mir leid, nach einem langen Tag nachts um 10 verstehe ich ehrlich gesagt nicht mehr, was da in dieser Frage überhaupt genau drinsteht. Tut mir leid. Vielleicht habe ich es ja auch schlecht vorgelesen, aber wir haben jetzt am Saalmikro jemanden. Ich glaube, das ist Diano, die es ohnehin gefragt hat. Genau. Also dass die Praxis von Umlaufbeschlüssen, die wohl auch gang und gäbe ist und auch hinterm Rücken von Leuten, sogar hinterm Rücken innerhalb des Vorstandes, und es ist eine Form der Seilschaftenbildung, die ich hier da in der Frage verglichen habe mit der Form von Seilschaftenbildung auch bei Liquid Feedback. Gibt aber auch noch andere Formen sozusagen eher machtbezogenen Agierens. Und wenn man das tut, ohne sozusagen auch der Informationspflicht nachzukommen, mit der Person überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen, sich eine Meinung darüber zu bilden, was sie vorhat, die Projekte, die Ideen, all ohne das überhaupt zu kennen, sozusagen eine Entscheidung zu fällen, hinterm Rücken der Person, also sie weiß in dem Moment nichts davon, oder irgendwelche Umschichtung von irgendwelchen Entscheidungsstrukturen hinterm Rücken von Personen und so weiter, ob das Vorstand der Meinung ist, dass das eine legitime demokratische Praxis ist. Vielleicht ein kurzer Einwand dazu. Die Meinungsbildung über das Verhalten einer Person ist ziemlich schnell abgeschlossen, wenn innerhalb von einem 10-sekündigen Statement ungefähr 20 Unterstellungen enthalten sind. Und da ist dann auch ziemlich schnell Kommunikation ein Ende gesetzt. Das ist eine Schilderung der Gegebenheiten gewesen. Es tut mir leid, dass ich das so vorbringen muss, dass ich hier dann die schlechten Nachrichten überbringen muss. Aber das ist scheint gang und gäbe zu sein und man scheint sich da an die Gegebenheiten auch gerne anzupassen, ohne das zu reflektieren, was man da tut. Gleichzeitig beanstandet man eine Datenschutzbeauftragung, die fehlt, oder legt Projekte lahm, die auch mit einer Evaluationsforschung oder Demokratieforschung zu tun haben. Da reicht es nicht, einfach zu verkünden, ja, man will die fördern, aber was tut man denn tatsächlich? Das ist doch letztendlich wegweisend. Und mit welchen Begründungen tut man das? 80% deiner Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit, Janu. Und im Übrigen würde ich gerne an dieser Stelle ganz kurz anmerken, dass es tatsächlich Themen gibt, für die wir Unterstützung brauchen. Und wenn wir dann entsprechende Beauftragungen erteilen, dann das Problem haben, dass wir feststellen, dass die Unterstützung so nicht funktioniert oder die Zusammenarbeit nicht funktioniert, wir uns selbstverständlich das Recht vorbehalten, entsprechende Beauftragungen auch wieder zurückzunehmen. Also es gibt kein Kündigungsschutz für Beauftragungen oder irgendetwas derartiges. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit den Leuten tatsächlich zusammenarbeiten. Wir wollen gemeinsam etwas bewegen. Und ich glaube, ich muss weder mir noch irgendjemanden in diesem Vorstand nachsagen lassen, dass wir da irgendwie nach politischen Ausrichtungen oder nach Nase oder Haarfarbe entscheiden, sondern tatsächlich jedem eine Chance geben, der sich da mit einbringen will, aber eben nicht um jeden Preis. Aber eben nicht um jeden Preis. Und wenn jemand tatsächlich eben an der Stelle mit uns nicht zusammenarbeiten will, dann glaube ich, haben wir tatsächlich auch das Recht zu sagen, einverstanden, dann halt eben nicht. So, Dankeschön an euch. Janu, ich habe jetzt gerade Stumme gestellt, nicht weil ich dir irgendwie das Wort abschneiden möchte, aber ich habe gesehen, dass du relativ viel Zeit verwendet hast, um Fragen in das Pad zu schreiben. Wir hatten mehrere Phasen, wo das Saalmikrofon frei war. Wir haben jetzt auch schon leicht überzogen, deswegen denke ich, können wir die Diskussion an dieser Stelle abbrechen. Wir haben schon 3 Minuten überzogen. Also ist mir an der Stelle wurscht, ob überzogen wurde. Bin, hast du dich jetzt selbst stumm geschaltet? Nein, ich bin noch da. Hört ihr mich? Ja. Nein, ich habe die anderen stumm geschaltet, die dich unterbrochen haben und mit der Begründung, wir haben bereits überzogen um 3 Minuten. Wollt ihr weiter überziehen oder sollten wir, wie es dem Format entspricht, jetzt hier abbrechen und könnten dann gegebenenfalls im inoffiziellen Teil noch weiterreden? Ihr könnt gerne im inoffiziellen Teil noch weiterreden. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen von einem Radiosender aus München. Die haben heute Abend eine Sendung zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Die fängt für mich in 10 Minuten an. Das heißt, ich muss mich an der Stelle tatsächlich auch verabschieden. Und ich fand es auch in der Vergangenheit sehr prima, dass es eben tatsächlich auf 1 Stunde begrenzt war, weil sich herausgestellt hat, dass es dann irgendwann eben nur noch im Kreis geht. Ansonsten nächsten Montag bin ich nicht da. Das heißt, die nächste Möglichkeit, mir tatsächlich Fragen zu stellen und Dinge zu sagen, die wichtig sind, ist dann in 14 Tagen. Ich bedanke mich an der Stelle für die Teilnahme, für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei BIM für die Moderation, bei meinen Kollegen für die Unterstützung hier und wünsche allen noch einen schönen Abend. Sagst du noch kurz, auf welchen Sender? Gibt es morgen nächste Woche eine Sprechstunde? Das wollte ich noch fragen. Oder gibt es eine nicht, weil du nicht da bist, oder gibt es eine mit den anderen? Okay, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin hier nicht wirklich wichtig, deswegen glaube ich, dass es nächste Woche tatsächlich eine Sprechstunde geben wird. Sicher bin ich mir natürlich nicht, weil wenn ich nicht da bin, dann tun die anderen ja, was sie wollen. Das heißt, das müssen wir wahrscheinlich dann kurzfristig oder das müssen die anderen kurzfristig dann entscheiden. Und die andere Frage, auf welchem Sender, ich glaube, der heißt 94.5 oder M94.5 in München, sollte sich im Internet finden lassen. Danke. Gut, bevor wir abschließen, ganz kurz, ich bin offensichtlich abgebrochen worden, ist noch angekommen, dass ich begründet habe, warum ich jetzt gerade die Fragesteller gemutet habe. Ja. Okay, dann wunderbar, wir sehen uns voraussichtlich am kommenden Montag hier um 21 Uhr. Ich danke allen Teilnehmern für ihre Beiträge, fürs Zuhören, dem Bufus für die Anwesenheit und auch ihre Beiträge und allseits einen schönen Abend. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht zusammen. Die Aufnahmen werden jetzt bitte gestoppt. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.